Guten Abend, ich darf... So, oh, noch eine Aufnahme und noch eine, wunderbar. Also, guten Abend alle miteinander, ich darf euch herzlich zur BUFO-Sprechstunde am 14.09.2015 begrüßen. An BUFOs haben wir heute Sekor, Carsten, Hermi und Astrid. Schönen guten Abend an euch. Und jetzt muss ich gerade gucken, ist noch jemand gerade dazugekommen? Ja, der Marc ist auch noch dazugekommen. Schönen guten Abend. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Was habt ihr denn zu erzählen? Ja, okay. Es ist tatsächlich ein bisschen was zu erzählen von dem Wochenende. Deswegen würde ich da gerne mal damit anfangen. Ich war am Freitag bei der Eröffnung des Landesparteitags in Bayern. Ich weiß nicht, wie die Mehrheit der Parteitagsbesucher das dann dort insgesamt so übers Wochenende betrachtet empfunden hat. Ich fand es als eher suboptimal, einen Landesparteitag am Freitagnachmittag anzufangen, weil das einfach erstens bedeutet, dass man noch mehr Leute aussieht, die nicht teilnehmen können, weil nicht jeder, der am Wochenende Zeit hat, hat auch am Freitagnachmittag schon Zeit. Das Zweite ist, dass es für die Teilnehmer noch mal teurer wird, weil dann auf jeden Fall noch eine weitere Übernachtung, eine weitere Anfahrt ankommt. Das heißt, also ich fand es suboptimal, aber die Stimmung war gut, zumindest bei dem Teil, wo ich dabei war. Für alles andere übernehme ich keinerlei Verantwortung. Es war eine gelungene Orga und es gibt zumindest einen großteils kontinuierlichen, einen mit Kontinuität versehenen Landesvorstand. Das heißt, die meisten wurden, soweit ich das mitbekommen habe, am Rande dann auch tatsächlich wiedergewählt. Das ist definitiv aus meiner Sicht zu begrüßen, weil es insgesamt so ein bisschen dafür sorgt, dass wir Ruhe in die Partei bekommen, dass die Leute nicht jedes Mal immer wieder von vorne anfangen. Ich war da leider nur am Freitag, weil ich am Wochenende noch einen zweiten Termin habe. Ich bin dann am Samstagmorgen mit dem Zug, man höre in Staune, nach Neumünster gefahren. Zug fahren und Sekor passen nicht zusammen. Das hat sich wieder mal aufs Neue bestätigt. In Hamburg wurde just in dem Moment, als ich dort angekommen bin, um umzusteigen und aus dem Zug ausgestiegen bin, der gesamte Zugverkehr eingestellt. Das hatte nichts mit meiner Ankunft zu tun, sondern damit, dass eine sehr große Anzahl Linker gegen eine nicht vorhandene Menge Rechter demonstrieren wollte. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, soweit ich das mitbekommen habe. Die Linken dann, die standen im Hamburger Bahnhof, da steht man über den Zügen, über den Gleisen. Wer den Hamburger Hauptbahnhof kennt, weiß das. Da kommt man von oben sehr schön an die Züge ran und da wurden wohl Pflastersteine auf Züge geworfen. Das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass die Bahnpolizei gesagt hat, da fahren jetzt erstmal keine Züge mehr. Hat dann also dafür gesorgt, dass ich dann an diesem Bahnhof festsaß. Ich bin dann mit dem Taxi nach Bahnhof Altona, von dort aus dann mit dem Zug weiter nach Neumünster, also nicht gerade das, was man eine unkomplizierte Reise nennt. Aber das eigentlich wenig Schöne des Wochenendes war tatsächlich der Landesparteitag in Schleswig-Holstein. Wir haben jetzt dummerweise das Problem, dass aufgezeichnet wird. Das heißt, ich muss wieder etwas vorsichtig formulieren. Aber wir hatten in Schleswig-Holstein all die Zeit eine Landtagsfraktion, die dadurch aufgefallen ist, dass sie sehr solide und uns Piraten positiv erscheinende Arbeit geleistet hat. Es gab sicherlich Hintergrund Querelen und Diskussionen, die gibt es immer, wenn du Leute in einer Fraktion hast, die unterschiedliche Vorstellungen haben, aber da ist nicht viel davon nach außen gedrungen, es stand die Arbeit im Mittelpunkt und Vordergrund und wenn immer ich irgendwo gefragt wurde, konnte ich sagen, ja, Schleswig-Holstein, die Fraktion, das läuft, das war super. Dann gab es da vor, ich glaube 2 Monaten ist es inzwischen her, einen Rücktritt und eine Neuwahl des Fraktionsvorstands und die Aktion hat insgesamt in Schleswig-Holstein nach meinem Gefühl für Irritationen gesorgt. Ich habe mal versucht, so am Wochenende ein bisschen ein Gespür dafür ein Gefühl dafür zu finden, wie die Mehrheiten da auf diesem Landesparteitag verteilt sind und das war schon eine Mehrheit, die da sehr unzufrieden mit dem Agieren der Fraktion in den letzten Wochen war. Das ist sehr schade, weil damit hat die Fraktion vieles von dem kaputt gemacht, was sie vorher in mühsamer Arbeit aufgebaut hat. Es äußert sich beispielsweise darin, dass die Berichterstattung zu diesem Landesparteitag eine einzige Katastrophe ist. Also alles, was da zu lesen war, war, die Piraten zerfleischen sich, Intrigen werden gesponnen, es gab gegenseitige Anzeigen von Fraktionsmitgliedern und es wurde abgehört und also all der ganze dumme Bullshit, der uns 2012 in den Umfragen von zweistellig auf kleiner 5 gedrückt hat, all das wurde jetzt in Schleswig-Holstein wiederholt. Und ich glaube, es ist tatsächlich nachvollziehbar, wenn ich an der Stelle sage, dass ich da ziemlich enttäuscht bin. Es gab dann Diskussionen und am Ende lief es wohl darauf hinaus, dass die Mitglieder der Fraktion zu erkennen gegeben haben, dass sie verstanden haben, dass das, was sie machen, von der Mehrheit der Partei in Schleswig-Holstein kritisch betrachtet wird. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, jeder hat eine Chance oder hat eine zweite Chance verdient und auch die Fraktion in Schleswig-Holstein soll die haben. Und dann werden wir sehen, ob sich da dann das Ganze wieder beruhigt und die Arbeit wieder im Vordergrund steht. Wir werden sehen. Aber insgesamt, also war es so ein bisschen ein weniger positiver Besuch in Schleswig-Holstein als beispielsweise beim letzten Mal. Aber nichtsdestotrotz, Landesparteitage sind für mich nach wie vor Pflichttermine. Das heißt, ich werde auch zu allen weiteren, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen, hinfahren und immer gucken, dass es möglichst optimal ist, was wir da zu sehen kriegen. So, das war's von mir. Ansonsten ist ja die nächsten Tage so das eine oder andere, was halt so an Organisation ansteht. Ich habe immer noch das Thema Freifunk für Flüchtlinge, wo ich gerne weiterkommen würde, aber im Augenblick so ein bisschen in der Warteschleife hänge. Dann hab ich noch ein kleines Problem. Ich wollte eigentlich am Wochenende in die Schweiz fahren. Die haben dort also die Mitgliederversammlung. Bei uns würde man Bundesparteitag sagen. Aber das kriege ich nicht unter. Ich habe mich nämlich dummerweise zu einem Seminar angemeldet und die Anmeldung nicht den Terminkalender eingetragen und deswegen übersehen. Das heißt, ich bin jetzt da dann leider halt doch nicht in der Schweiz. Ansonsten, ja, war es das von mir erstmal. Gucken wir mal, was meine Kollegen sagen und dann lass uns plaudern. Halt, bevor ich fertig bin, noch einen Punkt. Man hat mir letzte Woche gesagt, dass dieses Format, so wie wir das hier machen, zunehmend sich abgenutzt hätte und langweilig geworden wäre. Da würde mich nachher dann mal von den Teilnehmern hier interessieren, wie das ausschaut, ob die das auch so sehen oder ob das ein Format ist, das wir weiter so behalten sollen oder wenn nicht, ob es irgendwelche Vorschläge gibt, wie wir es verändern könnten. Habe fertig. Darf ich kurz was ergänzen zu Schleswig-Holstein? Ich, ja, mach mal. Wir haben auch noch einen neuen Landesvorstand gewählt. Und sehr positiv kann man dazu sagen, dass der Großteil des Vorstandes wiedergewählt worden ist, ähnlich wie in Bayern. Wir haben lediglich zwei Mitglieder neu, einen ganz neu. Sven 77 war schon mal im Vorstand. Der hat sozusagen nur ein Jahr pausiert und ist jetzt wieder zurück. Okay, Entschuldigung, ich wollte das jetzt insgesamt nicht als so negativ darstellen, wie es wahrscheinlich rüberkam. Die Vorstandswahl war tatsächlich der positive Aspekt dessen, weil nämlich auch in Schleswig-Holstein dadurch die Kontinuität einfach so ein großes Stück weit gewahrt wird. Sorry, ich wollte euch da jetzt nicht zu nahe treten. Es lag mir sehr am Herzen, auch etwas Positives zu berichten. Ja, kann ich verstehen. Tut mir leid. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn du dich bei der Aufnahme hier etwas eingeschränkt fühlst, wir auch gerne wieder hinten einen Teil ohne Aufnahme anhängen können. Weil du das ganz zu Anfang bemängelt hast, Siko. Ja, danke. Ich mache mir da mal dann insgesamt noch Gedanken dazu. Ja, dann mache ich einfach mal spontan weiter. Ich war gestern Abend in NRW, war ja grob Kommunalwahl bzw. Bürgermeisterwahl. Ich war gestern hier im Rathaus in Kerpen und haben quasi den Einzug unserer Piratenfraktion in die Regierungsbeteiligung gefeiert, zusammen mit der CDU, deren Bürgermeister wir unterstützt haben. Und heute war ich 2 Stunden bei Radio Erft für ein sehr ausführliches, intensives Hintergrundgespräch. Prima, worum ging's da? Nur so allgemein Piraten und wie es hier im Kreis vorangeht, hauptsächlich ein paar kleine Fragen zu den großen Geschehnissen der Bundespolitik. Und ich habe auch das Feedback bekommen, dass wir Piraten endlich mal unseren Markenkern etwas mehr ausarbeiten sollen und dass man so generell wenig von uns hört. Okay, danke. Fertig? Ja, habe fertig. Hervorragend. Ich springe gleich in die Bresche. Ich kann mich dem nur anschließen, was Seko berichtet hat. Auch ich war in Schleswig-Holstein. Ich durfte die Piraten dort unterstützen bei ihrem Landesparteitag am Samstag und am Sonntag. Es gab Licht und Schatten. Es gab sehr emotionale Momente, kann man ganz klar sagen, aber auch Positives, wie ja eben auch schon angemerkt wurde. Wir haben einen neuen Landesvorstand wieder gewählt in großen Teilen und halt auch einen komplett neuen zweiten Vorsitzenden und auch Sven ist wieder dabei, genau. Ja, das war mein Wochenende. Ansonsten hänge ich nach wie vor so ein bisschen mit meinen Aufgaben hinterher. Das liegt daran, dass ich beruflich sehr eingespannt bin im Moment. Das wird sich leider diese Woche auch noch nicht ändern. Ich bin diese Woche noch 2 Tage in Weimar, nämlich Mittwoch, Donnerstag. Und dann ist die Woche ja auch quasi schon fast wieder rum. Ich hoffe, dass sich das dann die kommende Woche wieder ein wenig normalisieren wird. Auch ich habe fertig. Ja, ich war auch in Bayern auf dem Landesparteitag, habe mich sehr gefreut, dass der Großteil der Kollegen wiedergewählt worden ist. Habe mich noch ein bisschen mehr gefreut, dass mein Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender Maximilian Winkler aus Unterfranken ist, der wirklich ein sehr, sehr fleißiger Pirat ist und auch sehr, sehr gute Ideen hat. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja, und ansonsten war ich mit dem Geschäft durchaus ausgelastet. Ja, zum Landesparteitag Bayern wurde ja schon viel erzählt. Darum möchte ich mich kurz über etwas berichten, was am Rande des Landesparteitags passiert ist. Wir saßen dann am Samstagabend in einer Gaststätte, die gegenüber lag, zusammen. Und dann kamen über Facebook und BIM Cantanere sozusagen kamen also quasi Hinweise, dass in einer Notaufnahmeeinrichtung in Aschheim Hilfe benötigt wird für Flüchtlinge, die dort ankommen. Und es haben sich dann viele spontan bereit erklärt, dorthin zu fahren. Es lag nur 15 Minuten ungefähr weg. Und ja, wir haben dort dann mitgeholfen, ja, unterschiedlichste Sachen. Nahrungsmittelpakete von einem Gebäude ins andere geschafft, Zahnpasta sortiert und. Es war auf jeden Fall interessant, das mal gesehen zu haben und wir hoffen da auch ein kleines bisschen beitragen zu können, um hier die ärgsten Beeinträchtigungen ein bisschen lindern zu können. Ja, danke schön. Marc, wo du es jetzt gerade gesagt hast, kann ich gerne noch ergänzen. Das Einzige, was ich da gemacht habe, war zunächst zufälligerweise diese Info zu bekommen, dann zu verifizieren, damit man keinen Aktionismus macht und hier unnötig Alarm schlägt und dann wie alle anderen auch dann hinzufahren. Ja, ich denke, es war gut und mehr muss man dazu nicht sagen, weil es, denke ich, eine Selbstverständlichkeit war. So, wir wären jetzt hier durch. Ich würde jetzt mal vorschlagen, weil Sekor, weil du es ja angesprochen hast, was das Format anbetrifft, dass wir mal so ungefähr 9:45 anpeilen, also 21:45 Uhr, dass wir so die Fragen und den politischen Teil abhandeln, um dann hinterher darüber zu reden, inwiefern das Format sich hier möglicherweise überholt hat oder ob man da noch irgendwas machen kann. Ist es in Ordnung so für euch? Naja, nö, können wir machen, aber müssen wir eigentlich gar nicht, weil eine feste Reihenfolge der Themen gibt es ja nicht. Also von daher können wir die Frage nach dem Format auch gleich behandeln. Also weil sonst haben wir am Schluss möglicherweise wieder das Problem, jetzt zieht sich's und die letzte Viertelstunde reicht dann nicht aus, damit jeder zu Wort kommt. Und falls das Thema keine Diskussion hergibt, dann ist es auch gleich erledigt. Okay, du hast sicherlich recht. Ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr lebhafte Diskussion wird, weil in diesem Bereich sind Piraten extrem diskussionsfreudig. Also dann Ring frei und dann legen wir mal los, es sei denn, der Bam hat ein anderes Thema. Bam Bam, bitteschön. Ich wollte auf das eingehen, was der Seko eben gesagt hat, wie die Presse das wieder aufgefasst hat. Also es tut mir leid, wir haben im Augenblick so einen Effekt, ja, wir gehen irgendwie nach außen mit einer Sache, sagen wir mal, wir finden das toll, dass der Papst die Mafia exkommuniziert hat, was er ja wirklich mal getan hat. Und am Ende steht in der Zeitung, die Piraten sind zerstritten und zerfleischen sich, ja. So, und ich möchte wirklich mal sagen, also wir müssen wirklich doch, glaube ich mal, irgendwie so ein bisschen Duktus entwickeln, wie man einfach mit Schmierfinken umgeht. Entschuldigung, wenn ich das mal einfach so direkt sage, ja. Ich meine, wir haben die Presse jetzt auch nicht so nötig, dass wir sie auch dazu brauchen, ihnen irgendetwas zu zeigen oder zu erzählen, um dann uns von denen zerreißen zu lassen, ja. Also vielleicht sollte man, oder was, sag mal, was haltet ihr davon, wenn man einfach mal die schlimmsten Fälle davon einfach mal nimmt und mit denen nicht mehr spricht, ja? Weil, Gegenrede. Also, zum einen hat man mir gesagt, ja, mit der Bild reden wir nicht. Das halte ich für wenig zielführend. Die Bild ist eine Zeitung, deren Art ich nicht besonders toll finde, deren Inhalt ich überwiegend eher ungeschickt und wenig gelungen und selten geschmackvoll bezeichnen oder betrachten würde. Aber die haben Leser. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die tatsächlich dort ihre Informationen beziehen. Und wenn wir hergehen und sagen, mit der Bild reden wir nicht und die Bild aber etwas hat, worüber sie schreiben möchte, dann schreiben sie halt, was sie wollen. Wenn sie uns fragen und wir ihnen ihre Fragen beantworten, haben wir zumindest noch eine kleine Chance, dass unsere Fragen Auswirkungen auf die Berichterstattung haben. Also deswegen würde ich das so pauschal erstmal gar nicht sehen, sondern wenn jemand mit uns reden will, dann machen wir das. Das zweite, Bam Bam, und das ist eigentlich so der größere Widerspruch zu dem, was du jetzt gesagt hast, doch, wir brauchen die Medien. Von den Medien totgeschwiegen zu werden, bedeutet, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vorkommen. Wir können 1000 Infostände machen, wir können tausende von Plakaten aufhängen. Wenn du in einem Wahlkampf in der medialen Berichterstattung nicht erwähnt wirst, kommst du für den Wähler nicht vor. Und deswegen hilft es an der Stelle nichts. Und natürlich ist es für die Medien viel interessanter, dass, um jetzt bei dem Beispiel Schleswig-Holstein vom Wochenende zu bleiben, dass es Streit in der Fraktion gibt, als dass der schleswig-holsteinische Landesparteitag den bisherigen Landesvorsitzenden im Amt bestätigt hat. Das liegt in der Natur der Sache. Menschen interessieren sich mehr für Auseinandersetzungen, für Intrigen, für Querelen. Das ist das, was sich gut verkauft. Und die Journalisten haben nur den Auftrag, Inhalte zu liefern, die sich verkaufen. Das Einzige, was wir tun können, ist eben dafür zu sorgen, dass diese Inhalte, wenn irgendwie möglich, nicht zur Verfügung stehen. Und da haben wir halt so ein bisschen die Aufgabe, dann einfach es halt einfach mal zu lassen, einen Journalisten zu erzählen, wie wenig wir von irgendeinem anderen Trottel aus unseren eigenen Reihen halten. Das nehmen die natürlich gerne auf und sind dankbar, aber das können sie halt nur, wenn wir es ihnen vorher erzählen. Also da haben wir tatsächlich schon so ein bisschen Steuermöglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, auf die Medien verzichten halte ich für keinen gangbaren Weg. Und Medienkritik halte ich für völlig fehl. Es ist mir scheißegal, was die Bild schreibt, aber ich werde mit Sicherheit niemals hergehen und das öffentlich in aller Deutlichkeit sagen, dass irgendwas, was die gerade geschrieben haben, der absolute Fail ist. Stopp. Ja, Seko, ich gebe dir vor allem in dem Punkt recht, dass wir natürlich nach außen unsere Kommunikation einigermaßen gescheit strukturieren sollten, ja, und halt denen möglichst wenig solche Möglichkeiten geben sollten, ja. Aber ich will auch nicht irgendwie, also weißt du, ich würde mal sagen, wir haben auch noch ein Problem, dass wir öfter mal übers Ziel hinausschießen, ja. Weil Medienpräsenz, super Sache, aber halt auch nicht um jeden Preis. Das wollte ich damit halt nur sagen, ja. Das ist richtig. Ja, okay. Dann lassen wir hier mal weitermachen. Ja, ich würde eigentlich. Dankeschön. Entschuldigung, Christoph, bevor ich dann an dich übergebe, Seko, du hast vollkommen recht, wollte ich jetzt ergänzend sagen, das stimmt im Übrigen auch nicht, dass wir jemals gesagt hätten, mit der Bild reden wir nicht. Das war damals bei Katascha schon ein Gerücht, als sie zur politischen Geschäftsführerin gewählt wurde. Da haben wir selbstverständlich mit der Bild geredet. Ich möchte auch ein positives Beispiel ergänzend anbringen, nämlich auf dem letzten Bundesparteitag hatten wir ein Fernsehteam der ARD. Und die waren ersichtlich so darauf gepegelt, die klassischen Vorurteile gegen Piraten im Rahmen eines Berichts bestätigt zu sehen. Das Problem war nur, sie haben niemanden gefunden. Und was dann rausgekommen ist, ist allgemein bekannt. Und es war mindestens vorsichtig positiv. Also es liegt in erster Linie an uns selbst. Da kann ich dich nur bestätigen, Sekor. Es liegt an uns selbst, wie wir übereinander reden und wie wir dann mit Journalisten reden. Und wenn man professionellen politischen Eindruck macht, dann läuft die Sache. So, Entschuldigung, und weiter geht's beim Christoph. Ja, ich wollte eigentlich ins selbe Horn stoßen. Wir Piraten sollten endlich mal lernen. Nein, wir sollten endlich mal lernen. Ich beende den Satz hier. Wir machen ständig dieselben Fehler wieder. Wir machen dieselben Fehler, die wir vor der Bundestagswahl gemacht haben. Wir machen dieselben Fehler, die wir vor der Europawahl gemacht haben. Wir machen dieselben Fehler, die uns sämtliche Landtagswahlen zwischendrin gekostet haben. Wir wiederholen ständig dieselben Fehler wieder. Und ich sehe es jetzt bei unserem Wahlkampf in Baden-Württemberg. Auch da machen wir genau dieselben Fehler wieder. Angefangen bei den Themenschwerpunkten, bei den Designs, beim Zeitplan, bei eigentlich allem. Ich kann jetzt schon sagen, die Wahl ist für den Arsch. Es wird ein Ergebnis werden, Katastrophe, wie wir es noch nie hatten. Wir sollten endlich mal aus unseren Fehlern lernen. Man darf Fehler machen, gar keine Frage. Aber man sollte ihn nicht zweimal machen. Und wir machen ihn jetzt zum 7., 8., 10. Mal, ich weiß es nicht. Das kann es langsam nicht mehr sein. Wir fahren das Ding komplett an die Wand. Wir rennen gegen die Wand, wir holen uns eine blutige Nase, wir stehen auf und rennen wieder dagegen und wundern uns, dass wir uns wieder eine blutige Nase holen und schreien wiederum, warum da eine Wand steht, die da eigentlich nicht stehen sollte. Stehen auf und rennen wieder dagegen. So langsam, ich weiß nicht, wie oft wir die Fehler noch machen wollen. Und ob wir nicht allmählich mal anfangen wollen, professionell dort zu arbeiten. Gibt es irgendwo eine Aufstellung der Themen für die Landtagswahl in NRW? Entschuldigung, Babi? Ja, die gibt's in dem Pad von diesem Treffen, das außerhalb von diesem Treffen noch niemand hat. Und selbst die Mitglieder können nicht genau sagen, welche drei Themen das sind, was durchgesickert ist, dass es um Transparenz geht, dass es um Datenschutz geht, wobei das wohl ein Thema sein soll. Und was die zwei anderen Themen sind, ich habe noch keinen gefunden, der sich daran erinnern konnte. Oh, das klingt mysteriös. Irgendwo habe ich mal was gehört, dass noch das Schlagwort Musterländle gefallen ist. Aber ob das jetzt ein Kampagnenthema ist oder ob das ein Wahlkampfthema ist, ob das aufs Plakat soll oder so ein Überthema, weiß wiederum niemand. Beziehungsweise ich habe noch niemand gefunden, der es weiß. Okay, danke. Dankeschön. Christoph, war es von deiner Seite? Ja. Okay, dann wäre der Stefan dran. Also Stefan Ochsenfurt. Ja, also der Stefan. Ja. Hoffen wir hört mich. Also ich möchte nur Trotzdem, dass ich beschränkte fraktale Einblicke nur habe in eure Medien- und Pressearbeit, würde ich trotzdem sagen, hinter Bam Bam und jetzt in der Christoph, was der gesagt hat, sehe ich das ähnlich wie die. Und ich meine davor gegen Stefan da, gegen dich und die Medienarbeit von Bufo insgesamt, dass ich da also einen Kontrapunkt da sehe, also wo ich jetzt nicht so stehen lassen will. Also wenn du, Stefan, dich da opportun aufstellst, gegen das, was Bam Bam sagt, auch mit Medien, dass man so nicht kritisiert, also so in Anführungszeichen Qualitätsmedien und die Presseerstattung da, dass man da meint, man ist da nur präsent im Wahlkampf, wenn man da über die Medien geht, über Bild und so weiter und da nicht eine andere Möglichkeit noch findet, da wäre da also potenzielle Wähler hier zu erreichen. Dann, ja, weiß ich auch nicht, wie. Erster Punkt ist, wie schafft es zum Beispiel Ken Jebsen oder andere Alternative, wo ich über die Kanäle mich, oder habe ich gerade deine Mutter rufen hören? Nee, da täuscht du dich. Okay. Das war ein provokantes Beispiel, Ken Jebsen, oder es gibt durchaus Leute, alternative Kanäle hier, wo dann die dann auch durchaus, also denke ich mal, in der Lage sind, da Leute zu erreichen, ja, ihr Klientel. Das könnten doch Piraten, denke ich, auch machen. Und das Wichtigste ist halt, finde ich, in eurer Medienarbeit, ich habe es heute von Verdi so, da haben sie auch bei Spiegel Online, glaube ich, so eine komische Aussage ja von einem Verdi-Vertreter und da muss man in der Lage sein, doch diesen Fraktions- oder so ein Sprecher halt, den darauf aufmerksam zu machen. Und also da ging es halt über Asyl, dass sie nicht unter den Mindestlohn fallen, ja. Die Asyl, jetzt, wenn sie in den Arbeitsmarkt eindringen und dass sie da negative Äußerungen dann in Bezug auf die Hartz-IV-Empfänger da, dass da auch eine Sonderregelung stattfindet quasi und die nicht im Sinne von Verdi ist, dann müssen die doch auch eine Klarstellung da irgendwo einfordern von Spiegel Online oder so, müssen das kritisieren, wenn der Eindruck erweckt wird, dass halt da der Sprecher von Verdi oder jetzt sagen wir, wenn es ein Piratensprecher ist. Stefan, lass mich mal ganz kurz unterbrechen. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste, ohne irgendwie einen Punkt zu finden. Und was definitiv keine Lösung ist, ist, die Medien per juristisch erzwungener Gegendarstellung dazu zu bringen, über uns positiv zu berichten. Also das führt ins Nichts. Was ich vorhin gesagt habe und was ich auch tatsächlich so meine, ist, dass die Medien einer der wichtigsten Wege sind, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Und wer das ignoriert, kann man machen, aber ist halt dann einfach kacke. Ja, ich würde es halt nicht über den Kamm scheren. Also die Medien, du musst einen bestimmten Teil da bespielen der Medien, aber du musst jetzt nicht unbedingt zwingend mit Springer, mit Bild und so zusammenarbeiten, mit also komplette Palette hier abdecken und das geschehen lassen. Also es gibt ja durchaus Medienvertreter, mit denen ich nicht rede. Aber das liegt dann einfach daran, dass sie im Spektrum außerhalb meines akzeptablen Rahmens unterwegs sind. Es gab mal einen stellvertretenden Bundesvorsitzenden, der ein Interview einem Blatt gegeben hat, für das er hinterher heftig kritisiert wurde, zu Recht, weil es halt ein ziemlich recht lastiges Blatt ist. Sowas lässt man dann halt einfach. Und aber die großen Massenmedien zu ignorieren, das ist einfach dumm. Ich befürworte das erstens, wenn du das zur persönlichen Präferenz, dann mach das und man wird halt sehen, ob es was fruchtet oder nicht. Aber Massenmedien, wenn du Bild zum Beispiel damit jetzt auch da ansprichst, dann, wenn die was Komisches schreiben, ja, was, wo die Piratenpartei da nicht so, wo es auch nicht positiv für die ausgeht und sich einen anderen Standpunkt haben, dann muss man den kritisieren, will ich nur sagen. Dann Richtungsstellung oder so, dann geht man die einfach mal an. Okay, Stefan, ich glaube, damit ist deine Position ganz klar geworden. Und ich würde den Christoph bitten, weiterzumachen. Gut, Also das mit, wir reden nicht mit der Bild-Zeitung, das war seinerseits Julia Schramm, die das immer so propagiert hat. Ich wüsste nicht, dass das sonst noch jemand so gehandhabt hat, außer ihr. Und ich finde es auch ganz richtig, dass du sagst, wir reden mit den Medien. Es macht absolut keinen Sinn, die Medien zu ignorieren oder sich ignorieren zu lassen, weil dann kommen wir einfach nicht vor. Und die werden über bestimmte Themen schreiben, ob mit uns oder ohne uns, ob mit unserer Meinung oder ohne unsere Meinung. Und wenn wir uns dazu nicht äußern, dann tun das andere. Und was das bedeutet, wissen wir alle. Ja. Okay. Dankeschön. Gut, wir haben gerade niemanden an dem am Mikro. Bei den Fragen im Pad steht in Zeile 12 Stand Google News Portal, Fragezeichen. Da gibt es nichts Neues. Zumindest nichts, was ich wüsste. Okay, jetzt steht wieder jemand am Saalmikro, der Bauerjub. Jo, gibt es denn ein Neues zu den Unterschriften, die 100.000 Unterschriften für die Stop-VDS-Kampagne? Ja, ich befürchte, wir haben sie noch nicht ganz zusammen. Es fehlen immer noch welche. Ich weiß, dass wir in der Landesgeschäftsstelle nur relativ wenig Unterschriften haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass noch nicht alle eingeschickt wurden, weil Meldungen... Du gehst also davon aus, dass alle 100.000 zusammengekommen sind? Nein. Okay. Nein, ganz im Gegenteil. Es werden zu 100.000 noch viele fehlen. Fakt ist, dass wir erstens noch weiter sammeln können, weil die Frist ja jetzt bis mindestens 3. Oktober oder so läuft, wenn ich das richtig, oder 6. Oktober läuft, wenn ich das heute richtig mitbekommen habe. Das heißt, wir haben noch quasi einen Nachschlag bekommen. Und zum Zweiten habe ich immer noch nicht, oder zum Zweiten gibt es immer noch keinen Plan, was wir dann tatsächlich mit den Unterschriften machen, also wie wir die am wirksamsten übergeben. Am liebsten würde ich sie ja per Helikopter auf dem Bundestag abwerfen, aber ich glaube, der Luftraum über dem Bundestag ist gesperrt, glaube ich, Marc, oder? Wir nehmen eine Drohne. Hier diese kleinen Quadrocopter. Innerhalb des S-Bahn-Rings dürfen leider auch keine Drohnen starten lassen. Haben wir schon geklärt. Hey, wir sind Piraten. Was interessieren uns irgendwelche Bestimmungen? Ja. Ja, also da sind wir im Augenblick noch in der kreativen Phase. Mal gucken, was kommt. Okay. Der Grumpy möchte was sagen. Grumpy, schön, dass du da bist. Ich wollte mal mit dir telefonieren. Ich hatte dir eine Mail geschickt. Kannst du mich mal anrufen? Oder kannst du mir deine Handynummer schicken? Oder kannst du irgendjemandem sagen, dass er mir deine Handynummer schicken soll? Alles klar. Schicke ich dir dann. ganz kurz zu der Stopp-VDS-Geschichte. Morgen Abend, ich weiß jetzt aber nicht, den Saal wird man dann mal wahrscheinlich sehen. Patrick hatte nochmal eine Rundmail rumgeschickt. Zum Bereich Stopp-VDS wollen wir uns morgen Abend nochmal in einem netten Mumble-Räumchen hier zusammensetzen, um auch nochmal weiter zu überlegen, was wir da tun können. Das wollte ich nur ganz kurz schnell hier gesagt haben. Okay, dann treffen wir uns und sehen wir uns dort. Dankeschön. Ich habe mich gerade gefragt, ob ihr zwei gerade eine kleine Zeitreise gemacht habt, weil ich habe euch vorhin in der Redaktionssitzung gemeinsam im selben Raum wahrgenommen. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. So, wir haben keine weiteren Menschen am Saalmikro. Wir haben auch keine Fragen im Pad. Deswegen würde ich dann vorschlagen, dass wir mal kurz auf das Format eingehen. Da gibt's ja zwei Aspekte, die man sich überlegen kann. Das eine ist, macht man das eher zuhörerlastig, also Menschen, die auf einem Podium sitzen und andere bespaßen? Oder gibt es dann eher Menschen, die von unten in das Podium rauffragen und in erster Linie Fragen beantworten wollen? Das kann man so oder so sehen. Dann geht es auch immer um die Frage, worum geht es da eigentlich? Ist da schwerpunktmäßig eine Unterhaltung oder geht es um eine Diskussion, um Dinge weiterzuentwickeln? Da kann man völlig ergebnisoffen sein. Meine eigene Wahrnehmung ist, das ist jetzt mal völlig neutral in den Raum gestellt, dass die politischen Diskussionen, was die Tiefe und das Niveau anbetrifft, aus meiner Sicht zu wünschen übrig lassen in dieser Runde. Das ist aber möglicherweise das Format auch nicht so gut dafür geeignet. Wo Piraten besonders gerne draufgehen, das sind mögliche Fehler, die passiert sind, nicht zuletzt von Bundesvorständen, weil die sind ja dafür zuständig. Entschuldigung, Hermi, du bist selbstverständlich speziell zuständig für Schuld. Das ist ganz klar, da wollte ich dir nichts wegnehmen. Danke. Also von daher, ich glaube, man kann es eigentlich nur falsch machen. Da geht es natürlich auch um die Person des Moderators selbst. Die einen, die sagen, der soll immer super neutral sein. Dann sagen die anderen, der kann ja ruhig mal ein bisschen Pep reinbringen, entweder unterhaltsam oder eher kritischer gegenüber dem Bundesvorstand. Da kann man alles Mögliche spielen. Also von daher denke ich, wir könnten auch eine Lime-Survey-Umfrage machen. Wir können uns auch überlegen, ob wir jetzt mal die nächsten Male unterschiedliche Formatansätze spielen und sagen, wir machen es mal so oder mal so. Aber ich denke, da werden mir alle, die über diese Frage bisher gesprochen haben, sagen, da gibt es kein einheitliches Bild. Was man allerdings feststellen kann, das ist, dass die Diskussionen selbst unabhängig vom Inhalt deutlich ruhiger geworden sind in letzter Zeit. Auch in meiner Wahrnehmung könnte man sagen, sie sind eher ein bisschen langweilig geworden. Wobei ich jetzt über die Ursachen selbst nicht spekulieren möchte, aber da gibt es ja bereits Menschen am Saalmikro, die sicherlich was Nein. dazu zu sagen haben. Schatz, ich bin gerade am Mikro. So, aber jetzt ist der Mario dran. Das war gut. Ich finde, wir sollten das erstmal so beibehalten, weil ausgelutscht ist das ja bestimmt nicht, weil manchmal gibt es halt nichts zu quatschen. Und von außen ein bisschen Pep reinkriegen, finde ich ein bisschen schwierig. Das muss schon von den Leuten kommen, die hier den Bundesvorstand irgendwie auf den Zahn fühlen wollen. Gezwungenes Pep reinbringen, eine eigene Meinung reinbringen, das, ich weiß nicht, da die Bauchschmerzen ganz einfach. Okay. Christoph. Ja gut, der BIM hat ja gerade schon gesagt, besonders interessant ist es immer dann, wenn es den Bufo zu kritisieren gibt. Ich habe von Anfang an euch kritisiert, dass ihr keinen großen Mist baut. Macht doch mal so einen richtigen Bockmist, dann wird's hier auch wieder spannend. Ist in Arbeit. Christoph, aus! Hashtag Sarkasmus. Sarkasmus, so weit kommt's noch. Hermi, könnt ihr den Peshop versemmeln? Das ist das erste große Projekt. Nein. Apropos, wo du es erwähnst, alle dran denken, am Donnerstag um 21 Uhr. Große, große Vorstellung unseres Wahlkampfshops. Hier im Mumble, oder wie? Ja, klar. Raum P-Shop. Bund P-Shop, 21 Uhr, diesen Donnerstag für alle zum Mitschreiben. Neue Präsentation, ganz groß. Zum Versimmeln. Nix da. Cool. Heißt das dann, du drückst irgendwie so einen Startknopf? Gibt es davon ein Video? Können wir das verlinken? Das wäre in der Tat cool. Ich werde ja sowieso am Donnerstag in Berlin sein und das dann irgendwie mit Gordon gemeinsam tun. Vielleicht können wir ein symbolisches Foto machen oder so. Jetzt habe ich gerade Willy Brandt vor Augen und das Farbfernsehen. Na, ist okay. Ja, ist ja auch so ähnlich. Voll innovativ gerade. Oh ja. Nee, mach mal. Dann muss man das bloß noch hacken, dass wenn Hermie auf den Knopf drückt, das Licht ausgeht. In Berlin. So, das könnte klappen. Das wäre doch mal was. Ich muss Gordon anrufen. Okay, Leute, also jetzt hier so nicht meine Vorstandskollegen, sondern wirklich die Zuhörer. Wie seht ihr das? Ist das Format, so wie wir das hier machen, für die Tonne und eigentlich könnten wir es uns schenken? Oder macht es trotzdem Sinn, das einfach so weiterzumachen? Und wir leben halt einfach damit, dass ab und zu mal ein paar weniger Leute da sind. Wenn es was Spannendes gibt, werden es wieder mehr sein und Gutes. Also sollen wir was ändern oder sollen wir es lassen? Ich bräuchte da irgendwie so mal so ein Meinungsbild. Dummerweise können wir hier keine Karten heben. Darf ich? Ja, bitte, Christoph. Ich denke, es ist so ein Wochenformat, ähnlich wie die Heute-Show auch. Und auch da gibt es ja qualitativ sehr große Unterschiede, nämlich je nachdem, was unter der Woche passiert ist. Und wenn halt einfach die Woche lang nichts passiert, dann wird auch diese Sprechstunde hier ziemlich langweilig, weil es gibt einfach nichts zu besprechen. Und es gibt eben auch andere Wochen, wo es heiß hergeht und wo halt dann das auf dem Tableau ist. Vielleicht könnte man da ja irgendwas in der Hinterhand halten, dass, wenn es halt einfach wirklich nichts zu besprechen gibt, dass man dann sagt, okay, wir switchen jetzt um, ändern das Format und so wie du es ja schon mal gemacht hast, dass halt dann ihr uns Fragen stellt oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Okay. Ja, Bufo fragt die Basis, fände ich eigentlich ganz cool. Also so. Ja, das können wir ja sowieso immer machen. Wer ist mobile BB? Das bin ich, Bastian. Ich bin hier mobil unterwegs. Kann man mich verstehen? Ja. Okay, eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, ist das Sujet doch eine Bundesvorstandssprechstunde. Das heißt, der Bundesvorstand bietet ein bisschen Zeit in der Woche, um Dinge zu besprechen. Ist ja nicht gefordert worden von der Basis, sondern es war ein freiwilliges Angebot von den vom Bundesvorstand, was ich sehr gut finde. Vielleicht ist es einfach ein bisschen zu heftig, das jede Woche zu machen. Ich bewundere ja, dass ihr alle immer euch den Montag 21 Uhr frei nehmt. Ich weiß ja, was für Stress ist, das immer so zu takten. Vielleicht könnte man da effizienter arbeiten. Man könnte auch das vorbereiten. Ich finde das sehr, sehr schade, dass wenn so ein Pad gerade kurz vor dem vor der Sitzung aufgemacht wird, dass dann gewartet wird, ob da sich jemand einträgt und so weiter. Also vielleicht... Ja, da darf ich ganz kurz, gleich an der Stelle mal ganz kurz einhaken, Bastian. Das Pad wird üblicherweise schon am frühen Montagvormittag erstellt und ist eigentlich den ganzen Tag immer wieder zu finden, wenn man irgendwie beispielsweise die Tweets von Quira durchschaut. Also das Pad ist nicht erst kurz vor 21 Uhr da. Naja, also als Verbesserungsvorschlag würde ich dann einfach mal sagen, in den dicken Engel das hier in den Kanalbeschreibung packen, dann findet man es auf jeden Fall. Da braucht man nämlich hier reinzugucken. Und manchmal kann man es ja auch erraten, wenn man ein bisschen rumsucht im Server. Gleichwohl, also vielleicht tut ihr euch auch keinen Gefallen, dass ihr das jede Woche macht. Nein, das ist keine Bufo-Bashing-Sprechstunde. Gucken wir mal, was der wieder für Mist gebaut hat und dann erklären wir ihm das. Sondern wir sollten gucken, dass wir da seriöse Fragen stellen. Es gibt mit Sicherheit einige kritische Fragen, die man stellen könnte, vielleicht gar nicht stellen mag, kann man auch direkt machen. Aber ich würde das Sujet als solches erstmal beibehalten. Ich kann mir vorstellen, dass es das euch auch ein bisschen und uns auch ein bisschen, sagen wir mal, langweilig wird, weil es jede Woche ist. Und da sollte man sich ein bisschen rarer machen. Vielleicht ist das ein Weg. Dankeschön. Dankeschön. Super. Ich nehme den Vorschlag gleich mal auf. Teile den anwesenden Zuhörern mit, dass ich nächsten Montag nicht da bin. So. Ja, das wäre vielleicht wie ein gangbarer Weg, wenn sich öffnen abzeichnet, dass es nicht jede Woche neue Sachen gibt, dass man nur alle zwei Wochen macht. Vielleicht können wir dann besser kombinieren mit irgendwelchen Sondersprechstunden zu besonderen Themen. Wenn sich irgendwie was Besonderes ergeben hat, zum Beispiel gleich zwei Landesparteitage, dass man dann sagt, ja komm, hey, wir machen jetzt mal noch eine Sondersprechstunde, eine halbe Stunde, nur zu diesen Themen. Aber dafür dann halt nicht mehr jede Woche die normale. Ja gut, aber das Thema liegt ja sowieso los. Und wenn es am Wochenende ein wichtiges Thema gab, dann ist das Thema der Montagssprechstunde. Also von daher, da explizit zu einem anderen Thema einzuladen, schließt ja dann im Prinzip vielleicht nur eine interessante Frage am Rande aus oder so. Aber denk mal drüber nach. Denkt aber dabei bitte auch an die, ich sage jetzt mal, Außenwirkung nach innen. Nämlich, was das letzte Mal passiert ist, als ein Bundesvorstand die Bufo-Sprechstunde abgeschafft hat. Ja, und deswegen werde ich die auch beibehalten. Also ich finde es nach wie vor wichtig, jeden Montag hier zu sein. Einfach auch nur, wenn es darum geht, Unklarheiten auch aus meiner Sicht darstellen zu können, Fragen zu beantworten. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Und lieber mache ich im Monat vier Sprechstunden, bei denen an drei wir hier uns einfach nur für eine Stunde unterhalten, als dass ich am Ende dann den Effekt habe, dass Konflikte einfach wieder vor sich hin schwelen, weil es keine Möglichkeit gibt, mir zu sagen, dass das, was ich gerade getan habe oder das, was ich an der oder jener Stelle gesagt habe, einfach dumm war. Und deswegen, ich halte das Format für wichtig. Ich würde gerne in Frage stellen, ob wir das Format genauso beibehalten, aber den Turnus würde ich nicht verändern wollen. Also da bleibe ich schon dabei. Aber um das von gerade eben, also meine Anmerkung von gerade eben nochmal zu konkretisieren, ich bin nächste Woche in der Tat nicht da, weil ich wahrscheinlich am Montagabend nach Düsseldorf fahre und am Dienstag dann in der Landtagsfraktion NRW bin. Und am Montagabend dann in Düsseldorf zu sein und dann ins Hotel zu gehen, um zu mammeln, während in Düsseldorf vielleicht ein paar Piraten vor Ort sind, die sich mit mir unterhalten wollen, ist irgendwie doof. Deswegen müsst ihr nächsten Montag hier einmal ohne mich auskommen. Aber ihr kriegt das sicherlich hin. Das haben wir im vergangenen Sommer schon mal hinbekommen. Als du im Urlaub warst, zwar mit Mühe und extrem tränenreich, aber wir haben es hinbekommen. Also deswegen genau. Bin ich zuversichtlich. Ich auch. Als nächstes wäre der Bauerjub, dann der Stimmbürger und dann Kira dran. Und dann wieder der Bastian. Oh, sorry, ich mache hier nur sauber. Ja, wenn man diese Montagssprechstunde nicht macht, dann gibt es diese Protagonisten und andere, die machen das dann auf Twitter. Dann findet da auch eine Sprechstunde, aber eine indirekte statt. Also deshalb meiner Meinung nach nichts ändern. Okay, danke. Dann habe ich mal noch eine Frage. Ich mache eine kurze Einleitung, damit ihr wisst, was ich meine. Es geht um das Thema Refugis. Sehr viele Refugis sind Pashtunen, Tadschiken, Kurden, Turkoman, Araber, welche sich dann auch unterteilen in die Glaubensrichtungen, Sunniten, Schiiten, Aramäer, Jesiden, Assyrer, Aleviten. Das kennt ihr ja alle. Die sind jetzt alle unterwegs oder viele sind jetzt da unterwegs und treffen in Bayern ein und dort treffen sie die Bayerwaren, Franken, Alemannen und so weiter. Manche haben da eine Religion, manche sind auch in Bayern konfessionslos. Dann treffen sie dort auch Tafelbesucher und die Obdachlosen. Dann gibt's noch Debatten über den Wohnungsmarkt, weil der Wohnungsmarkt auch in Bayern, vor allem in den Ballungszentren, sehr eng ist. Wenn man jetzt die Woche so Revue passieren lässt, was so die Innenminister und manche Kommunalpolitiker so von sich geben, spielen die eine Jokerkarte, die nennt sich innere Sicherheit. Was diese politisch bedeutet, das wissen wir nur zu genau. Jetzt zur Frage. Ist folgendes richtig? Je mehr Refugis kommen, umso schneller macht Schwarz-Rot-Grün den Sack mit dem Überwachungsstaat Richtung Polizeistaat zu. Wer möchte mir eine Antwort geben? Ja, ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass wir alle gar eine Glaskugel haben, beziehungsweise nicht in diesen Köpfen von CDU, CSU, SPD und so weiter drinstecken. Also man könnte sich natürlich durchaus vorstellen, dass solche Dinge zum Anlass genommen werden, Dinge zu verschärfen, vor allen Dingen, wenn sich mal einer daneben benimmt. Und das ist schwierig, das könnte schwierig werden für diejenigen, die die Freiheit mögen. Möchte noch. Ich glaube aber, dass ich da, wenn es jetzt im Moment nicht Flüchtlinge wären, sondern man wird sich irgendeine andere Gruppierung, irgendein anderer Anlass finden, dann wäre es irgendeine Terrorgefahr, dann wären es irgendwelche verhinderten Anschläge oder wie auch immer, die da dann als Rechtfertigung herangezogen werden würden. Deswegen glaube ich, dass das nur mittelbar dazu beiträgt. Seko? Also ich glaube und ich befürchte, dass ich ziemlich sicher, vielleicht gibt es unter diesen Flüchtlingen, die jetzt gerade gekommen sind, auch ein paar Arschlöcher drunter. Und es wird hier immer wieder kolportiert von irgendwelchen Medien, da sind jetzt IS-Schläfer dabei und weiß ich nicht. Es mag ja durchaus sein, das weiß ja keiner. Und wenn da irgendetwas passiert, dann werden sich natürlich bestimmte Sicherheitskreise freuen. So schlimm das auch ist, weil dann kann man nämlich wieder an dieser Schraube drehen. Das mag wohl sein, aber was wäre die Alternative? Sie nicht aufnehmen? Nee. Nein. Nein, das kommt nicht in Frage. Weil die andere Frage stellt sich ja dann, wenn man sehr viel Hashtag benutzt, also Social Media, politische Statements, PM und so weiter, mit Refugis Welcome, dann geht doch der Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Index und so weiter eigentlich unter, und das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich glaube, wir müssen das alle sehr genau im Blick halten. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist da auch schon in weiten Teilen sensibilisiert. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt erst einmal wir können uns jetzt Gedanken darüber machen, aber es würde nichts bringen, weil es sind ungelegte Eier. Und wir müssen es einfach nur im Blick behalten, klar. Es ist ja auch durchaus so, dass unsere Pressearbeit diese Grenzkontrollen, die wieder eingeführt worden sind, durchaus auch verarbeiten und da entsprechend darauf hinweisen, dass hier Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Stimmt, passt das für dich soweit? Ja, offensichtlich. Bevor ich weitergebe, ich hatte mich vorhin gedanklich hinter Kira eingereiht, als die drei anderen dann da waren. Da passt ergänzend ganz dazu, Marc, du hast es ja vorhin schon berichtet, als wir in Aschheim waren. Ich selbst war im Lagezentrum zeitweise, und dort wurde gesprochen explizit über eine Gefahr durch Salafisten. Es kam auch bereits vor, dass dort welche waren. Da gab es auch detaillierte Instruktionen, wie die Helfer damit umzugehen hatten. Übrigens genauso wie Rechte, die sich dort auch als Helfer ausgegeben hatten und dort im Gebäude rumgelaufen sind. Also die Gefahr besteht von beiden Seiten. Was mich eigentlich ein Stück weit entspannt hat, war der Umgang, wie das angegangen wurde, dieses Problem. Also die Gefahr wird gesehen, es wird auch gesehen, dass da etwas passieren kann. Und Christoph, ich muss dir da ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, es sind die allerwenigsten der konservativen Sicherheitspolitiker, die allein zum Selbstzweck feuchte Träume bekommen, wenn sie an jeder Ecke eine Kamera aufhängen können. Deswegen würde ich ihnen da jetzt menschlich nichts Böses unterstellen, sondern die glauben das wirklich. Die sind Überzeugungstäter. Und solchen Menschen muss man anders begegnen als jemand, dem man etwas unterstellt, was man in seinem eigenen Wertesystem als kriminell erachtet für die Bürgerrechte. Das tun die nicht. Die sind wirklich überzeugt davon, dass sie das Richtige tun, um die Freiheit in Deutschland zu bewahren. Wie gesagt, abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen. Und so sollte man mit ihnen auch umgehen. Nur ich war da in diesen internen Strukturen, in den Kommunikationsstrukturen drin und fand es eigentlich sehr okay, mit welcher Sachlichkeit da umgegangen wurde. Ganz kurz zu dir, Bim. Natürlich sind das keine Leute, die sich das wünschen, sondern das ist genau das, was ich auch glaube. Die glauben das tatsächlich. Und das ist aber das Problem, ja. Ja, klar. Man kann sie auch nicht überzeugen. Das ist das ebenfalls das Problem. Nur, das ist nicht so weit verbreitet in den Sicherheitsbehörden. Also beim wild gewordenen Nachrichtendienst mag das sicherlich der Fall sein. Aber wenn ich jetzt eine lokale Polizei habe, oder auch eine Bundeswehr, da ist es nicht so weit verbreitet, dass das zumindest bei denen, die dann da vor Ort waren, sich wirklich verinnerlicht hätte und man sagt, da hat man ein Feindbild und das sind so ja sowieso alles Schläfer oder dergleichen, wie man das dann von den besorgten Bürgern doch wesentlich deutlicher hört. So, als nächstes hatten wir den Christoph und dann den Bastian und dann Janne. Frage, habt ihr das auf dem Schirm oder habt ihr da was beobachtet in Richtung das Szenario, das ich gleich beschreibe? Mir ist die Woche der Gedanke gekommen, die Situation, wie wir es jetzt medial haben, das entspricht so in etwa diesem Fußball-Weltmeisterschaft. Die ganze mediale Aufmerksamkeit ist jetzt auf die Flüchtlingskatastrophe in Anführungszeichen gerichtet, und eigentlich könnten die in Berlin ja jetzt mal wieder walten und falten, wie sie wollen. Das kriegt ja keiner mit, weil ja die ganzen Kameras auf Flüchtlinge gerichtet sind. Habt ihr da in die Richtung was beobachtet, dass es ausgenutzt wird, um mal wieder was am Volk vorbei durch den Bundestag oder Ähnliches zu kriegen? Ja, also ich nicht. Ja, nur sind wir jetzt auch nicht im Bundestag, von daher haben wir das Problem, dass wir da keine näheren Informationen bekommen, als alle anderen eben aus den Zeitungen auch bekommen. Aber du hast schon recht, ich meine, über Griechenland redet aktuell keiner mehr und die Lage hat sich da nicht wirklich entspannt, sondern nur verschärft, weil viele von den Flüchtlingen eben über Griechenland da reinkommen. Also in meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich erstaunlich wenig Forderungen nach Sicherheit. Das kann auch sein, dass ich vielleicht die falschen Medien irgendwie nutze. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich auch die Politik sehr beschäftigt ist mit diesem eigentlichen Problem. Wie gehen wir mit der Situation um? Wo bringen wir die Leute unter? Wo kriegen wir das Geld her? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieser Mechanismus, oh, lasst uns schnell Vorratsdatenspeicherung fordern, weil wegen Flüchtlingen, der ist noch gar nicht in den Köpfen angelaufen. Also noch nicht so auf breiter Ebene. Vielleicht kommt das noch, aber ja. Okay, Dankeschön. Als nächster Bastian, dann Janet und dann steht auch noch Sekor am Saalmikro. Ja, also wir waren ja bei der Diskussion, ob der Sinnfälligkeit dieser Bundesvorstandssprechstunde. Und dann kam der listige Stimmbürger, der hat eine Frage gestellt und lässt uns ein ganz klein wenig ratlos zurück. Ist nicht wirklich so, wenn man ganz genau zugehört hat, was er gemacht hat. War das eigentlich die investigative Frage, die ich mir von einem Moderator mal so wünschen würde, wenn so eine, und ich nehme das mal mit der Freude zur Kenntnis, ein wöchentliche Bundesvorstandssprechstunde weiter gemacht wird. Das heißt, da haben wir alle so ein bisschen den Monopol als Startervorbild. Der hat sich ja Gedanken gemacht, was er so zum Beispiel Bundesvorstände fragen möchte, was ihn persönlich interessiert oder was er dachte, was auch andere vielleicht interessiert. Und um das zusammenzufassen, dieses investigative Element fällt mir zurzeit völlig, sondern ist mir einfach zu brav. Und wenn wir dann schon sagen, einmal in der Woche, dann auch gerne so eine Frage vom Stimmbürger, weil die nämlich sehr in die Tiefe gehen, um zu gucken, machen wir da irgendwie gerade was schrecklich falsch, weil wir sagen, ja, Datenschutz und so. Wir reagieren nicht wirklich auf das Thema aus meiner Sicht so in der Angemessenheit, wie es sein sollte, denn das betrifft halt viele. Alles geht unter und natürlich, damit will ich auch schließen, natürlich wird das immer von einer Regierung benutzt, um unliebsame Themen, die dann plötzlich aus dem Tagesfokus verschwinden, mal schnell unter dem Siegel der allgemeinen Konfusion dann zu besprechen, durchzubringen oder dergleichen mehr. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen wachsamer sein aus meiner Sicht und da würde ich mir dann schon einen Beitrag vom Bundesvorstand wünschen. Dankeschön. Dankeschön, Bastian. Und ich denke, der Bundesvorstand wird nicht widersprechen, wenn ich sage, er wäre froh und dankbar, wenn jede Woche tiefe Fragen in diese Richtung kämen. Als nächstes haben wir die Janne. Ja, hi. Ich will auch im Grunde genommen daran anknüpfen, an das, was Bastian gerade gesagt hat. Ich denke auch, dass man durch eine Veränderung des Vorstandsformats beziehungsweise des Formats der Vorstandssprechstunde nochmal zu einem authentischeren Abbild oder zu einem authentischeren Markenkern, zu mehr Glaubwürdigkeit in Sachen Mitmachparteien, Partizipation kommen könnte. Eben Mitmachpartei beziehungsweise Partizipation heißt ja auch, dass die Basis in Entscheidungen, die der Vorstand so fällt, die Woche über etc., was ihn so an Fragen umgeht, ja, mit der Basis bespricht. Also eben auch die Geschichte, dass man die Basisfragen stellt und nicht nur die Basis an den Vorstand. Und wenn man das nochmal genauer durchdenkt, könnte man zum Beispiel in einem Pad oder über ein Tool Fragen sammeln. Dann wäre möglicherweise so eine Frage, wie Stimmbürger sie heute gestellt hat, wenn man die gleichzeitig hinsichtlich der Priorität konsensiert, würde man dann halt immer gewisse prioritäre Fragen im Kollektiv, also einerseits, was dem Vorstand wichtig ist und was der Basis wichtig ist, sozusagen dann konsensieren können, was das Wichtigste ist und man könnte die dann auch in einem Teil hier besprechen. Dankeschön. Wenn ich hier einhaken darf, Frage an den Bundesvorstand, wäre es als Experiment mal sinnvoll, dass wir ein zweites Pad aufmachen, wo der Bundesvorstand Fragen an die Basis schreibt? Und Nein. Lass mich unterbrechen. Bitte kein weiteres Pad. Okay, du magst nicht viele Pads, aber, gell? Naja, welchen Sinn macht es jetzt noch ein weiteres Pad zu haben? Dann haben wir irgendwann den Zustand, wir haben 5 verschiedene Pads, am besten noch Team-Pads, wo dann keiner mehr weiß, wo die eigentlich liegen. Nö. Aber Janni, ich will mal das Konstruktive aus deinem Beitrag herausnehmen und sagen, ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Lasst uns doch in Zukunft die Anträge, die so an den BUFO kommen, mit als Option für die Diskussion nehmen. Fragt uns einfach was aus den anderen. Moment, das kam ja in der Vergangenheit eh schon. Okay, also auch in der Vergangenheit wurde dieses Forum hier schon benutzt, um nach dem Diskussionsstand von einzelnen Anträgen nachzufragen, Redebeiträge dazu zu bringen. Also das funktioniert ja eh schon in diese Richtung. Aber ich würde mal sagen, das kann man grundsätzlich gerne auch weiter so machen. Aber das in einem weiteren Pad zu sammeln, muss ich dir widersprechen, macht es nur unübersichtlich. Im Grunde genommen ergeben sich sozusagen Fragenflüsse aus unterschiedlichen Richtungen. Du hast recht, Sekor, das eine wäre die Fragen, die über Anträge reinkommen, dann aber auch thematische Dinge. Auch noch Fragen, fällt mir gerade nicht ein mit dem Aufschreiben drin. Sorry. Eine kurze Frage, das ist ja jetzt hier eine Sprechstunde. Eine Sprechstunde, das heißt ja nicht, dass nur die eine Seite redet oder die andere. Genau das, was du, Jenny, gesagt hast, machen wir doch schon. Also wenn jemand wie der Stimmbürger eben so ein Thema hat, dann bringt er das aufs Tapet und wir reden darüber. Wenn jemand ein anderes Thema hat, dann machen wir halt das. Es ist doch genau eine offene Diskussionsrunde, ja. Ja, genau, das war das Ziel, das fällt mir gerade ein. Und zwar thematische Schwerpunkte aus AGs. Also wenn man das systematisch sammelt und es geht dann auch um das Format, aktuell ist es ja sozusagen eher Fragen gehen an BUFO und dann ist es aber doch ein relativ gerichtetes Format. Was sich an Fragen so ansammelt, ist ein Stück weit eher reaktiv und weniger geplant. Also man könnte sozusagen die Themen, die uns alle umgehen, sozusagen in einem Pad sammeln, strukturiert und das sozusagen dann konsensieren. Das heißt, man weitet dann bestimmte Themen in der BUFO-Sprechstunde stärker aus, die nach einem Stimmungsbild der Basis am wichtigsten erscheinen. Und sodass man dann quasi stärker jeweils dann in der BUFO-Stunde das trifft, was alle gerade angeht auch nochmal. Also auch zu inhaltlichen Themen. Und dann könnte man sozusagen eine größere Aktivität und Partizipation herstellen. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel dann die Pressesprechstunde nach der BUFO-Sprechstunde macht, dann könnte man gleich noch planen, wie man die Diskussionsbeiträge etc. zum Beispiel dann in der Presse unterbringt. Könntest du bitte zum Ende kommen? Wir sind nämlich schon eine Minute überzogen. Kurzer Einwand dazu, die thematische Arbeit, oder du hast erwähnt, Fragen aus den AGs, also sowas findet ja eigentlich in der Team PolGF-Sprechstunde statt. Also ich finde es nicht gut, die BUFO-Sprechstunde in eine allgemeine Themendiskussionssprechstunde zu verändern. Weil das Ganze dann zum einen mal von Team im Kreis hier viel zu breit wird. Es ist eben nicht jeder an jedem Thema interessiert und dementsprechend verliert es dann die Attraktivität. Und wie gesagt, wir haben dafür ja diese die PolGF-Runde und da würde ich das eher verorten. Ja, ganz kurz, das machen wir schon. Also wenn du ein bestimmtes Thema hast und willst es ausgearbeitet sehen, dann kondensier das vorher, gib's ins Pad und dann reden wir darüber. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass es das nicht gibt. Es kondensiert niemand. Ja, nee, du hast den Job. Mach das. Wenn du ein Thema hast, nimm das aus den AGs mit und bring das hier vor, stell drei Fragen, die kondensiert sind und wir diskutieren darüber. Okay, ich hätte noch eine Bitte. Und damit, glaube ich, wären wir dann nämlich auch durch. Meine Frage ziehe ich zurück. Es ist schon 22.03 Uhr. Aber ich hätte eine Bitte. Lasst uns doch das Pad für nächste Woche jetzt schon anlegen. Das ist für Kira eine Kleinigkeit. Kira, bist du da? Ich glaube, ich habe dich vorhin gesehen. Ne? Das ist bestimmt nicht da. Mach. Kira ist da. Eine Kleinigkeit, das Pad schnell noch anzulegen nachher und hier in der im Kommentar zum Raum zu verlinken, sodass die Interessierten schon die ganze Woche die Möglichkeit haben, Dinge einzutragen. Ich fürchte zwar so ganz leicht, dass es zum Trollen verwendet wird und wir das dann am Ende nicht mehr verwenden können, aber falls ich eines Besseren belehrt werde, würden wir das natürlich selbstverständlich gerne nutzen. Man kann das ja auch wieder zurückfahren über die Zeitschienen. Also das Trollen macht nicht wirklich was kaputt. Ja. Ich mache jetzt mal eins. Super, danke dir. Okay, meine Frage ziehe ich zurück. Ja. Bim, du bist dran. Super, Dankeschön. Heute war es eine etwas lebhaftere Diskussion. Habt ihr ja gemerkt, ich habe heute versucht, mich auch etwas stärker in die Diskussion einzuschalten und ihr könnt euch sicher sein, dass das keine Einzelaktion ist, sondern ich spreche insbesondere mit Geoffrey ganz ausführlich, wie wir uns möglicherweise auch hier und da mal einen Ball zuspielen können. Das ist ein Work in Progress. Für Input sind wir immer dankbar, den bekommen wir auch von verschiedener Seite. Vielen Dank dafür. Schauen wir, dass wir das weiterentwickeln. Was die Diskussion jetzt in den letzten Minuten anbetrifft, diese Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Da bitte ich jetzt schon um Verständnis. Ich finde es toll, wenn man sich Gedanken macht, aber ich finde es noch toller, wenn man tatsächlich Dinge tut und nicht im theoretischen Raum unterwegs ist. Und wie Marina Weißband mal gesagt hat, es ist leichter, die Welt zu retten, als einfach mal sein Zimmer aufzuräumen. In diesem Sinne wäre schon sehr viel damit getan, dass man sich an der Sache orientiert und mit Piraten nicht wie mit Lügner oder Ähnlichem beschimpft. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, freue mich auf eine konstruktive Woche und bis nächsten Montag. Ciao!